1. Diocese Leid ist ein Psalm der Chorigkeiten, der Spezial für den musikalischen Leiter verfasst Word. 2. Alvolke sind dazu aufgerufen, in die Hand zu klatschen und Gott mit lautem Jubel ihre zu erweisen. 3. Denn der Herr, der Höchste, besitzt ein Ehrfurchtgebiet und Markt und Hecht als großer König über die gesamte Erde. 4. Er hat verschieden Volke unter Anseher Herrschaft gebracht und dafür gesorgt, dass Nationen uns untergeordnet sind. 5. Such dafür uns ein besonderes Erbe aus, das als Stolz Jacobs bekannt ist und das aufgrund seiner Sühnegang erwollt hat. 6. Gott ist unter lautem Jubel emporgestiegen, warin der Klang von Posaunen die Gegenwart des Herrn begleitet. 7. Sind Gott Loblieder und preist unseren König mit Gesangen, sein groß Gebühren zu würdigen. 8. Die Gott die Herrschaft über die ganze Erde innehat, sollt im zu Ehren ein Kunstvolles Leid anstimmen. 9. Gott hat seine Herrschaft über all Nationen angetreten und seinen Platz auf seinem Heiligen Thron eingenommen. 10. Die führenden Persönlichkeiten der Volke haben sich als Volk des Gottes Abrahams versammelt, die Gott die Macht über all irdischen Herrscher besitzt und weit über ihnen steht.